lassen und allein. Die Welt ist trostlos, keiner ruft an oder schaut vorbei. Wo sind meine Freunde? Träume vor mich hin, denke nach über meine Freunde, die so furchtbar feige sind.